Die Wohnung aber sollst du anfertigen aus 10 Teppichen aus gezwirntem Byssus, blauem und rotem Purpur und Karmesin, mit Cheruben, wie sie der Kunstwerker macht, sollst du sie anfertigen. Jeder Teppich soll 28 Ellen lang und 4 Ellen breit sein, alle Teppiche sollen einerlei Maß haben. Je 5 Teppiche sollen aneinander gefügt sein. Sodann sollst du am Saume des äußersten Teppichs der einen Fläche Schleifen von blauem Purpur anbringen und ebenso am Saume des äußersten Teppichs der anderen Fläche. 50 Schleifen sollst du an dem einen Teppich anbringen und 50 Schleifen sollst du am Rande des Teppichs anbringen, der zu der anderen Fläche gehört, so dass die Schleifen einander gegenüberstehen. Sodann sollst du 50 goldene Haken anfertigen und die Teppiche mittels der Haken zusammenfügen, so dass die Wohnung ein Ganzes wird. Weiter sollst du Teppiche aus Ziegenhaar fertigen, zum Zeltdach über der Wohnung, 11 Teppiche sollst du dazu anfertigen. Jeder Teppich soll 30 Ellen lang und 4 Ellen breit sein, 8 alle 11 Teppiche sollen einerlei Maß haben. 5 von diesen Teppichen sollst du für sich zu einem Ganzen verbinden und ebenso die 6 anderen für sich, und zwar sollst du den 6. Teppich auf der Vorderseite des Zeltes doppelt legen. Sodann sollst du am Saume des äußersten Teppichs der einen Fläche 50 Schleifen anbringen und ebenso 50 Schleifen am Saume des äußersten Teppichs der anderen Fläche. Und du sollst 50 kupferne Haken anfertigen und die Haken durch die Schleifen ziehen und so das Zeltdach zusammenfügen, so dass es ein Ganzes wird. Und was das Überhängen des an den Zeltteppichen überschüssigen betrifft, so soll die Hälfte des überschüssigen Teppichs auf der Rückseite der Wohnung herabhängen. Und von dem, was an der Länge der übrigen Zeltteppiche überschüssig ist, soll auf beiden Seiten jedes Mal eine Elle über die Langseiten der Wohnung überhängen und diese so bedecken. Sodann sollst du eine Überdecke für das Zeltdach anfertigen aus rotgefärbten Widderfellen und eine Überdecke von Sekofellen oben darüber. Ferner sollst du die Bretter zur Wohnung anfertigen, aufrechtstehende, von Akazienholz. Jedes Brett soll 10 Ellen lang und 1,5 Elle breit sein. Jedes Brett soll 2 Zapfen haben, die untereinander verbunden sind, in dieser Weise sollst du alle Bretter der Wohnung anfertigen. Und zwar sollst du an Brettern für die Wohnung anfertigen, 20 Bretter für die nach Süden gewendete Seite und sollst 40 silberne Füße unter den 20 Brettern anbringen, je 2 Füße unter jedem Brette für die beiden Zapfen desselben. Ebenso für die andere Seite der Wohnung, in der Richtung nach Norden, 20 Bretter mit ihren 40 silbernen Füßen, je 2 Füßen unter jedem Brette. Für die nach Westen gerichtete Seite der Wohnung aber sollst du 6 Bretter anfertigen. Und 2 Bretter sollst du anfertigen für die Winkel der Wohnung auf der Hinterseite. Und sie sollen doppelt sein im unteren Teil und ebenso sollen sie doppelt sein am oberen Ende für den einen Ring. So sollen beide beschaffen sein, die beiden Winkel sollen sie bilden. Somit sollen es 8 Bretter sein mit ihren silbernen Füßen, 16 Füßen, je 2 Füßen unter jedem Brette. Weiter sollst du 5 Riegel aus Akazienholz anfertigen für die Bretter der einen Seite der Wohnung, 5 Riegel für die Bretter der anderen Seite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter der nach Westen gerichteten Hinterseite der Wohnung. Und der mittelste Riegel soll in der Mitte der Bretter quer durchlaufen von einem Ende bis zum anderen. Die Bretter aber sollst du mit Gold überziehen, auch die Ringe an ihnen, die zur Aufnahme der Riegel bestimmt sind, sollst du aus Gold anfertigen und auch die Riegel mit Gold überziehen. So sollst du die Wohnung aufrichten nach Gebühr, wie es dir auf dem Berge gezeigt wurde. Ferner sollst du einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus, in Kunstwerkerarbeit soll man ihn herstellen mit Cheruben. Befestige ihn an 4 mit Gold überzogenen Säulen von Akazienholz, die goldene Nägel haben und auf 4 silbernen Füßen stehen. Es soll aber der Vorhang seine Stelle haben unter den Haken, und hinein hinter den Vorhang sollst du die Lade mit dem Gesetze bringen. So soll euch der Vorhang als eine Scheidewand dienen zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und du sollst die Deckplatte auf die Gesetzeslade tun, im Allerheiligsten. Den Tisch aber sollst du außerhalb des Vorhangs aufstellen und den Leuchter gegenüber dem Tisch auf der Südseite der Wohnung, während du den Tisch auf die Nordseite stellst. Ferner sollst du einen Vorhang anfertigen für die Türöffnung des Zeltes aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus, in Buntwerkerarbeit. Und für diesen Vorhang sollst du 5 Säulen aus Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen, auch die zugehörigen Nägel sollen von Gold sein. Und du sollst 5 kupferne Füße für sie gießen.